Kundgabe 4741. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.09.1949. Verlangen nach der Wahrheit, Bedingung. Ich werde euch die Wahrheit nicht vorenthalten, doch es wird euch auch verständlich sein, dass ich will, dass die Wahrheit begehrt werde, weil dies erst den Willen bekundet, mit mir in Verbindung zu treten und aus dem Zustand der Unkenntnis mit meiner Hilfe in den Zustand der Erkenntnis zu gelangen. Die Wahrheit zu besitzen wird immer für den Menschen Licht bedeuten, dem Menschen, der in der Finsternis sich wohlfühlt, wird aber nicht das Licht hingetragen, da er seinen Schein deshalb als lästig empfindet, weil ihm die Dunkelheit behagt. Einem Menschen nun die Wahrheit darbieten, der kein Verlangen nach ihr hat, wäre ein Verstrahlen des Lichtes in die Finsternis, das zwecklos genannt werden müsste, weil das Licht nicht benötigt, also auch nicht gewürdigt wird. Und so kann die Wahrheit in edelster Form einem Menschen zugeführt werden. Er wird nichts von ihrer Wohltat spüren, weil ihm die geistige Finsternis nicht unbehaglich ist und die Wahrheit völlig eindruckslos auf ihn bleibt. Darum verlange ich, dass ihr Menschen mich angehet um die Wahrheit, dass ihr im Gefühl eines mangelhaften Zustandes, im Bewusstsein eurer Unkenntnis, euch an den wendet, der euch Erkenntnis geben kann und will, weil er euch als seine Geschöpfe, die erblindet sind im Geist, liebt und er euch daher wieder sehend machen will. Niemals aber wird euch Menschen das Licht gegeben wider euren Willen. Ihr müsset selbst wollen, dass euch der Geber der Wahrheit unterweise in allem, was zu wissen euch Not tut. Dann werdet ihr wahrlich aufgeklärt werden. Ihr werdet ungemessen Licht empfangen dürfen, denn je tiefer das Verlangen in euch wird, desto mehr werdet ihr bedacht mit Wissen, das der Wahrheit entspricht. Doch umgekehrt kann auch das tiefste Wissen wirkungslos an euch bleiben und euren Lichtzustand nicht um einen Grad erhöhen, so es euch gleichgültig ist, in welchem Grade ihr wissend seid. Dann wird eurem Verlangen entsprechend auch euer Geisteszustand sein. Denn ich, als die ewige Wahrheit, will begehrt werden. Und wer mich suchet, der wird auch die Wahrheit finden. Wer aber die Wahrheit nicht verlangt, dem bin auch ich nicht begehrenswert. Und also bleibt ihm die Wahrheit vorenthalten, bis er erkennt, dass nur in der Wahrheit und durch die Wahrheit das Leben zu finden ist, bis er erkennt, dass ich und die Wahrheit eins sind und ohne die Wahrheit niemand selig werden kann. Amen.